Ein Traum im Traume von Edgar Allan Poe aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ein Traum im Traume von Edgar Allan Poe. Auf die Stirn nimm diesen Kuss. Und da ich nun scheiden muss, lass mich dir gestehen zum Schluss, die ihr wähntet, dass ein Traum meine Tage irrtet kaum, wenn die Hoffnung sich zerschlug, wann und wo sie auch entflohn, ob bei Nacht im Schattenflug, ob am Tage als Vision, war sie darum weniger trug, was sich uns erfüllt, was nicht, ist im Traum ein Traumgesicht, wo die Welle weiß von Gischt um den Brandungsfelsen zischt, steh ich und vom goldenen Sand halt ich Körner in der Hand. Wenige, doch selbst diese, ach, gleiten in die Flutgemach und ich weine ihnen nach. O Gott, wie halt ich sie in Haft, dass nicht alle mir entrafft. O Gott, kann ich nicht eins der Flut entziehen in meine sichere Hut? Ist alles, was wir kaum zu eigen nannten, Traum im Traum? Ende von Ein Traum im Traume von Edgar Allan Poe.